Die britische Sonnenpolitik Studiengesellschaft fragte jüngst auf ihrer Internet-Homepage die unvergänglichen klassischen Werke von Genossen Kim Jong-un, den großen Genossen Kim Jong-il als ewigen Generalsekretär unserer Partei hoch verehren und das koreanische revolutionäre Werk hervorragend vollenden und werde zu Stützpfeilern, die das künftige aufblühende Korea tragen, in vollem Wortlaut.